Christ on the tempter, you see. Dann solltet ihr aufnehmen in dem stolzen Bewusstsein nordischer Vortrupp des großen germanischen Volkes im besten Sinne des Wortes sein. Ihr sollt die Waffen tragen in dem Bewusstsein, auch von euch aus, für die Sicherheit und Größe der Waffen.